Die Katharer, der Gral und die SS. Nachdrücklich betonen wir, mit Bestimmtheit weiß man von den Katharern nichts. Sie hinterließen, wie ihre Vorgänger, die Druiden, nichts Schriftliches. Ihr Wissen wurde mündlich überliefert. Und selbst wenn sie etwas Schriftliches hinterlassen hätten, so wäre das Wesentliche zusammen mit ihnen verbrannt worden. Man fand nur einige wenige von ihrer Hand in den Höhlen der Pyrenäen geschriebenen Zeichen. Otoran behauptet, dass die Katharer den Gral in ihrer Burg Montsegur aufbewahrten und dass es ihnen gelungen sei, ihn im letzten Augenblick, kurz vor dem Fall der Festung, in Sicherheit zu bringen. In den Archiven der Inquisition sind die Namen von 4 katharischen Rittern aufbewahrt, denen es gelang, des Nachts mit dem Schatz zu flüchten, indem sie sich über einen Abgrund seilten. Wohin haben sie ihn gebracht? Otoran suchte ihn, wie übrigens auch die hitlerische SS in den Pyrenäen, in den von Saberté. René Nelly, Professor an der Universität von Toulouse und Fachgelehrter für provenzalische Minnedichtung des südfranzösischen Languedoc, glaubt nicht, dass die Katharer etwas mit dem Gral zu tun gehabt hätten. Der italienische Denker Julius Evola versichert des Weiteren, dass der Gralsschatz von den Tempelrittern bewacht worden sei. Ich jedoch stimme aufgrund meiner Erfahrungen und persönlichen Nachforschungen mit Otoran überein. Alles hängt davon ab, was man unter dem Begriff Gral versteht. Wolfram von Eschenbach meint, es sei ein Edelstein, der sich während der Schlacht in den Sternen von der Krone Luzifers gelöst hätte. Parzival hat ihn gefunden. Dieser Stein hat verschiedene Namen getragen. Für die Griechen war es Xoanon. Alexander nannte ihn Klausgestirn. Der Stein der Mayas hieß Giron Gagal, derjenige der Perser Sank Ide. Barbar erzählt in seinen Erinnerungen, dass die Mongolen den Stein Jedeshtash nannten und die Araber Haya el-Matar. Dieser Stein soll sich aus dem Kopfe eines Pferdes gelöst haben. Wir werden auf diese außergewöhnliche Angelegenheit noch zurückkommen. Er besaß die Kraft, Niederschläge hervorzurufen, vergleiche Hayar el-Matar auf Arabisch Stein des Regens, gleichzeitig aber auch Regenfälle zurückzuhalten. Ursprünglich soll es derjenige Stein gewesen sein, durch den Noah im Kaukasus die Sintflut aufzuhalten vermochte. In ihm war der Name Gottes bzw. die Weisheit Gottes eingeritzt. Noah übergab den Regenstein seinem Sohn Japheth, wie der Erbe Loh in seinem Vorwort zur ersten englischen Ausgabe in Memoiren Barbars des mongolischen Eroberers Indiens ausführt. Nach der germanischen Überlieferung fällt der Stein Luzifers jedoch in einen Feuerberg, in welchem die Helden waren. Dort befindet sich auch König Artus, welcher Thor ist, der Herr der Tafelrunde und des Gral, der Gralsritter. Der Stein verleiht außerdem königliche Würde. In Thule des hohen Nordens, also Hyperboreas, war es vielleicht der Bernstein oder ein vom Himmel, vom Monde gefallener Stein. Die Krone Luzifers ist doppelköpfig, diadisch, und stellt den Unterpfand für das ewige Leben dar. Der Gral ist jedoch auch der Stein der Weisen der Alchemisten und er ist auch das dritte Auge Shivas und das dritte Auge der Zyklopen. Kann man sagen, die Katharer hätten ihn nicht besessen? Die zum Manichäismus übergetretenen Druiden. Otoran meint, die Katharer seien ursprünglich Druiden gewesen, die sich dann später zum Manichäismus bekannt hätten. Louis Carpentier behauptet, die Druiden hätten vor den Kelten gelebt, sie seien atlantischer Abstammung und gehörten vielleicht dem Volke der Basken an. Man nenne sie Jaun, also Herr, Gens, Juans, Giganten. Danach müsste die Ursache für die Verwirrung, welche vom Johannesevangelium herrührt und welches die Katharer benutzten, bei den Druiden gesucht werden. Carpentier meint, das Baskische sei die heilige Sprache der Druiden gewesen. Die Bekehrung einer Gruppe von Druiden zum Manichäismus dürfte keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bereitet haben, denn auch der Religionsgründer und persische Dichter Mani hatte seine Offenbarung und seine Gotterkenntnis, die Gnosis, vom hohen Norden, aus der hyperboreischen Überlieferung seiner iranischen Vorfahren, aus der tiefen Mitternacht erhalten. Dessen ungeachtet hat für Gérard de Seth nach seinem Buch Der Schatz der Katharer Mani nicht physisch gelebt, sondern Mani soll eine sinnbildliche Gestalt gewesen sein. Schon der Name weise darauf hin: Mani, Mana, Manahaya, Manashei, lebendes Gefäß, in dem das Mana enthalten ist und als Labsal dargeboten wird, der Gral als Speise des ewigen Lebens. Seltsamerweise nannte man die Katharer Patharin von Patera, das ist Pokal, lateinisch Kelch, hier Gral. Aber auch Manachei bedeutet lebendige Gemme, Edelstein, Gral. Die Katharer wurden den Albigensern zugerechnet, wonach auch der Kreuzzug benannt wird, der sie vernichtete. Man hat gesagt, dieser Name sei auf die Stadt Albi im Languedoc zurückzuführen. Seth jedoch behauptet, dass er von Albanenser, von Albaner aus Albanien, das weiße Land, dem Land der ketzerischen Bogomilen herrühre, die in enger Verbindung zu den Katharern standen. In beiden Fällen findet sich immer wieder das Weiß, die Farbe der Druiden und der geheimnisvollen vorgriechischen Pelasga, die Farbe der weißen Götter in dem Albanien auf der anderen Seite des großen Weltmeeres, das man später dann Amerika nannte. Sie wirkten tatsächlich das Gewand der Seelenbraut, den feinstofflichen Astralkörper, das Nessusgewand, den Scheiterhaufen, auf welchem später die Söhne des Feuers verbrannt wurden, den luziferischen Körper aus reinem, unerschaffenen Licht, demjenigen der neuen Erde. Nach und nach wirkten sie das feine weiße Gewand aus weißem Licht, aus weißem Feuer und aus weißer Sonne. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Aus diesem Grunde wurden die Katharer auch die Reinen genannt. Es gibt eine goldene Schnur, ein goldenes Band, durch welches immerfort die Überlieferung der Ursprünge, das eine von den Sternen gefallene Wissen der Einweihung, am Leben gehalten wird.